Das tiefere Problem an der Definition ist unser Wunsch zur moralischen Vereindeutigung. Wir würden am liebsten an einer einzigen Formulierung erkennen, dass ein Politiker Populist ist, so wie die Redeweise von der jüdischen Weltverschwörung eindeutig Antisemitismus markiert. Leider ist das nicht so einfach. Die wenigsten unserer Begriffe liegen als Definitionen im klassischen Sinne vor, die man an einem einzigen Kriterium eindeutig bestimmen kann, wie Vater als männlicher Elternteil oder Wasser ist H2O. Populismus ist dagegen ein Bündelbegriff, wie Religion oder Kunst, der eine Liste von Merkmalen umfasst, von denen lediglich eine hinreichende Menge, aber nicht jedes Merkmal in jedem Fall erfüllt sein muss. Welche sind das? Eine Anti-Establishment-Haltung ist sicherlich ein zentrales Merkmal. Linke und rechte Populisten können sich darauf einigen, dass die Welt oder zumindest ihr Land von korrupten Eliten regiert wird. Der zweite Vorschlag von Müller, das Merkmal des homogenen Volkswillens, ist schon sehr viel fraglicher. Tatsächlich wenden sich Populisten oft gegen das Mehrheitsprinzip und glauben an einen Volkswillen, dem sich alle anschließen würden. Diese These scheint eine homogene Wählerschaft zu unterstellen, was zwangsläufig Antipluralismus mit sich bringt. Auf Homogenität zielen allerdings nur die Rechten, die zur Extremform von Antipluralismus, zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit neigen. Wäre die Ablehnung von Vielfalt notwendiger Bestandteil des Begriffs, könnten linke Bewegungen wie die spanische Populistenpartei Podemos per Definition niemals populistisch sein. Auch die Idee der Volkssouveränität kann kaum als Kriterium für Populismus dienen, weil sonst alle Verfechter der direkten Demokratie unter Populismusverdacht stünden und damit fast alle Schweizer. Statt von Populismus könnte man also auch schlicht von einer rechten und linken Anti-Establishment-Haltung sprechen. Der Politikwissenschaftler Philipp Marnow hat gezeigt, dass es kein Zufall ist, dass in den südlichen EU-Ländern, also Griechenland, Spanien, Italien und Portugal, vornehmlich linke Populisten Wahlerfolge feiern, während in Mittel- und Nordeuropa die rechten Populisten auf dem Vormarsch sind. Wähler aller Populisten sehen die Globalisierung als Bedrohung. Doch im Süden stellen die billigen Waren aus der Ferne eher eine Konkurrenz für die heimischen Produkte dar und machen die Einheimischen zu Globalisierungsgegnern. Die nördlicheren Industrieländer hingegen profitieren als Exportnationen von der Globalisierung. Daher gelten hier eher die Menschen aus der Ferne als Schmarotzer im hochentwickelten Sozialstaat.